die Weihnachtsglocken läuten. Das Christkind ist quasi fast da. Ja, willkommen. Soll ich die Anti-Haltung dazu einnehmen? So, ah, Weihnachten. Nee. Okay. Aber muss mich auch festlich verhalten. Ja, gerne. Ist ja immer wie ein. Unsere Folgen sind ja immer so ein bisschen wie ein Essen mit der Familie am ersten Weihnachtsfeiertag. Echt? Ja, es gibt meistens was Gutes im Glas, aber die Gespräche sind komisch und man schämt sich dafür. Und irgendeiner ist immer der Onkel, der viel zu viel trinkt. Also meine Familie ist nicht so. Nicht? Nee. Meine auch nicht, aber... Ja, du wolltest den Vergleich anbringen. Ja, okay. Ja, nichtsdestotrotz, 54. Folge des Newsbroadcasters Podcasts. Die letzte vor der Weihnachtspause. Genau, und dann machen wir zwei Wochen Weihnachtspause. Und ja, wir haben heute einen Wichtel-Whisky dabei. Der wurde uns im letzten Stammtisch gewichtelt. Einen von zwei. Also wir haben noch einen, den nehmen wir dann nach der Pause zu uns. Also nach der Weihnachtspause. Ja. Nicht nach der Pause in diesem Podcast. Und jetzt gehen wir ab in die Werbung. Ja, ich mach mal hier auf. Ich weiß ja nicht, was es ist. Ja, sollen wir nicht erst probieren und überlegen, ob wir so drauf kommen. Gute Idee, Max. Ja. Habe ich es manchmal. Manchmal. Ja, heute aus zwei unterschiedlichen Gläsern, weil eins von meinen super tollen, geilen Whisky-Gläsern scheint am Donnerstag abhanden gekommen zu sein. Ja, hast du wieder mal... Die Geburtstagsfeier von meinem Mitbewohner. Hast du kaputt gemacht. Im Zweifelsfall war ich das. Ich muss sagen, die Flasche ist sehr schön, in die sie uns hier... Ja. ...befüllt haben. Ja. Gut. Halten wir mal das Näschen rein. Auf jeden Fall kein Islay Whisky. Nee, ich würde... Meine Nase sagt mir gerade erstmal ziemlich direkt Space Side, oder? Ich finde ziemlich viel Frucht. Ja. Apfel und ein bisschen Birne. Kommt mir sehr vertraut vor irgendwie. Apfel, Birne, so Cremigkeit, ja, bisschen süß. Ja. Hast du einen Tipp? Ein bisschen schwarzer Tee, oder kommt mir nur so vor? Ja, doch. Mich erinnert der gerade irgendwie unheimlich an den Clamberge, aber... Ich würde ja mal probieren. Ja. Unheimlich sanft, weich... Flüssig irgendwie. Ja. Also nicht so ölig, sondern eher so ein bisschen. Boah, warte mal. Ich finde das Holz recht kräftig zu schmecken. Ja, Holz. Vielleicht irgendwas so Bel Blair die Richtung. Ja, habe ich auch überlegt, aber den ich habe, der ist dafür, also der ist ganz anders. Der ist eher so blumig und weniger fruchtig. Ja. Ich kommt mir so vor, als würde ich den absolut kennen, aber ich... Ja. Oder ein Glenfarclas so ein Glenfarclas könnte sein. Ja. Ich habe vielleicht auch, ehrlich gesagt, ganz kurz Da ist auch ein bisschen Vanille drin. Kann es nicht vielleicht auch ein McAllen sein? Könnte auch. Weil das die Eichel dann nochmal so kräftig. Also. Jetzt ist die Süße in der Nase ein bisschen so noch süßer, cremiger. Nehmen wir vielleicht das Glas, vielleicht hast du dann. Also, ja, schon cremig, fruchtig. Nee, nee, die Frucht ist nicht mehr so dumm, seit man probiert hat, weil da war sie jetzt im Geschmack auch nicht so. Ja, ist eher cremig jetzt. Aber ist echt auf der Zunge so ganz schlank. Könnte vielleicht doch ein McAllen sein, so in der Art Richtung. Elegant irgendwie. Also. Ich finde ihn auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Ja, wir können ja mal auflösen. Soll ich mal lösen? Gleich, bevor wir da weiter blind rumraten. Aber. Tomatin, aber Tomatin, Highlands ist schon, ja. Aber wie gesagt, ja, Bourbon und Bourbon, Eiche, Fässer, Vanille, Holz. So. Da war nämlich auch sonst nichts drin, also kein anderes Fass, da war ich mir nicht sicher. Also wir waren ziemlich gut mit Bourbon, Virgin Oak Cask, also Vanille und Eiche. Ich habe halt noch nie ein Tomaten vorher getrunken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Central Highlands. Legacy heißt er, huh? Tomaten Legacy steht auf dem. Ja, steht auf der Flasche drauf. Auf dem Bild hier. Auf dem Zettel. Zettelbild. Ja, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Finde ich auch nicht schlecht. Sehr schlank. Ja. Schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, Heile. Passt ja auch zu McAllen. Mhm. Wir haben noch ein bisschen in der Sampleflasche. Wir haben noch ein bisschen was. Ist nicht als leeres. Das ist ja 0,1 Liter. Ja. Mhm. Nee, ich bin. Also, er hat jetzt nicht irgendwie super Komplexität, aber. Ist auf jeden Fall das drin, was draufsteht. Mhm. Bourbon. Und Virgin Oak. Gut, steht kein Alter dabei. Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich habe immer überlegt, nach dem Alter zu gehen. Jetzt schmecke ich gerade die Eis auch nicht mehr ganz so extrem raus. Eben habe ich es mal kurz ziemlich. Im Abgang ist es schon recht deutlich, finde ich. Ja, Abgang ist sehr holzlastig. Mhm. Und sonst schon halt diese cremige Vanille. Ja. Mhm. Okay, nicht schlecht. Also ganz schlecht haben wir uns auch nicht angestellt mit dem Raten. Also wir haben auf jeden Fall direkt Highlands gesagt. Ich habe erst Speyside gesagt. Aber in der Nase war auch die Frucht am Anfang viel deutlicher. Ja. Hat sie, vom Geschmack her hätte ich es dann auch nicht mehr in der Speyside verordnet. Nein, aber so schlecht sind wir gar nicht, glaube ich. Nö. Ganz gut funktioniert. Ja. Gut, gespannt auf den nächsten Wichtel, der dann im neuen Jahr verkostet wird. Verwichtelt wird. Du hast ja noch einen bekommen. Ja, nicht schlecht. Ja, wie fandst du denn den letzten Whisky-Stammtisch? Können wir ja ein bisschen. Von Whisky-Stammtisch sprechen? Ja, sehr schön. Du warst ja auch länger nicht mehr da. War länger nicht mehr da, aber es kam mir so vor, als wäre ich nie weg gewesen. Oh. Ah, toll. Nee, ich war alles wie vorher auch sehr vertraut und sehr angenehm. Wir haben vielen leckeren Whisky probiert. Mhm. Und manchen, der nicht so gut war. Zum Beispiel? Wer war denn nicht so gut? Jack Daniels. Ach so, ja. Ja, obwohl es ja die Frank Sinatra-Abfüllung war, aber. Ja, der hatte Luft nach oben. Der war nicht so der Burner, der war vor allen Dingen nicht so der Burner, wenn man den Preis kannte. Ja. Aber ein paar andere wirklich feine Sachen. Mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und der Stammtisch hat ja jetzt auch eine neue Internetpräsenz. Stimmt. whisky-stammtisch-trier.de. Ja, da sind halt immer Ankündigungen und Rezensionen vom letzten Stammtisch. Kann man gerne mal drauf gehen. Und es waren noch ein paar neue Leute da. Cool war. Ist immer sehr schön. Und auch ein paar alte Leute. Also ich kannte Leute, und es gab aber Leute, die waren ganz neu so. Ganz. Und das war irgendwie eine schöne Mischung. Ist aber auch immer schön, wenn man dann hört, dass die Leute auch unseren Podcast hören. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß sonst gerade nicht so viel dazu zu erzählen zum Whisky-Stammtisch. Außer, dass es einfach wieder gut war und jeder, der draufsteht, hat kommen sollte, also, ja. Wir können noch mal überlegen, was wir so getrunken haben, was uns geflasht hat. Stille? Stille? Ja, ich hatte meinen Vetter Karen dabei, der ist auch sehr gut angekommen. Ja, der war ja auch sehr lecker. Wir haben einen sehr feinen Abelua getrunken von einem unabhängigen Abfüller, aber ich weiß gerade gar nicht mehr genau von welchem. Du hast ja die Bilder geschossen von den Flaschen. Ich habe die Bilder gemacht, ich werde die mal... Ja, wir hatten einen weiteren McMurray, den fand ich natürlich ziemlich gut, die First Edition. Ja, war okay. Also ich fand den nicht so überragend. Ja. Also war einfach okay. War nicht wirklich ein schlechter, war gut, aber der kostet ja auch nicht die Welt, von daher. Ja, dann diesen Frank Sinatra Edition da. Ja, deinen Vettern kennen. Mhm. Der den fand ich auch nicht so schlecht. Den fand ich ziemlich schlecht. Glaube ich. Aber der war, also richtig gut war auf jeden Fall der Abelor 13 Abelor Jahre von A.D. Rattray. Der war echt richtig gut. Ja. Der hat mir sehr gut gefallen. Der Abundar fand ich nicht so gut. Abelor Abundar? Ja, das kommt ja da immer stark aufs Batch an. Aufs Batch an, ja. Das Batch war nicht so toll. Ah, der deutsche Whisky, Glen Ells, Amber. Für den deutschen Whisky war der echt nicht schlecht. Ja. Hat mir ganz gut geschmeckt. Also, für das, ich habe ja noch nicht so ewig viele Deutsch probiert, aber der hat nicht nach Obster geschmeckt. Ja, so das war ziemlich das war, gut, ja. Das war sein großes Plus, sage ich mal. Aber trotz allem auch immer noch was, wo ich mir sage, ja, aber ich kann erstmal genug viel Schottischen trinken, ja. Ein Balvenie Single Barrel. Der war auch ganz gut, glaube ich. Ich fand nicht, also der Double Wood ist besser und den Double Wood finde ich besser, nicht so super dran. Der ist okay, der ist gut, der ist sehr gefällig. Single Barrel, ja. Also so richtig schlecht war der auch nicht, aber das war halt fast keine. Wovon ich sehr enttäuscht war, war der Oben Distillers Edition. Ja, der war aber, glaube ich, auch einfach schon sehr lang auf. Ich weiß nicht, der war auf jeden Fall... Aber der war irgendwie... Oben ist es einfach. Ich frage mich auch, warum die haben echt nur irgendwie zwei Abfüllungen oder so und alle so, Leute. Ich glaube, relativ traditionsreich, ja. Die das sind. Den Talisker 57 Grad Nord, das war mein Gewinner des Abends. Der war richtig bombig. Ja, der war sehr, sehr gut. Also natürlich Talisker, halt klassischer Talisker, muss man halt mögen, ist halt schon ein bisschen. Ist halt verwegen, ne? Stimmt. Etwas stramm, aber. Geil. Also, der war richtig gut. Ja. Bowmore Gold Reef. Der war auch, der hatte auch was. Also der. Wobei man natürlich sagen muss, jetzt dann kamen wir schon. Da haben wir schon war viel der probiert, Abend gab, schon relativ weit. Da habe ich auch einfach nur gemerkt, dass der richtig geil geschmeckt hat. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr so genau. Der hatte irgend sowas, was so richtig. Der war, glaube ich, sehr würzig. Ja. Und fand ich sehr lecker. Ja. Langertun und ein Schweizer Whisky. Ich glaube, der war ähnlich wie der Sentis so ein bisschen vom, aber so ganz genau weiß ich auch nicht mehr. Den habe ich nicht getrunken, den Bunalben. Ja. 12 Jahre alt. Da war ich echt einfach in der Phase, wo ich auch mal aussetzen musste. Ja, Spice Tree fand ich auch. Spice Tree Blend am interessant. Ende. Interessant. Interessant, ja. Aber man hat halt noch genug Single Malts zum Probieren. Ja, fand ich es auch nicht so überragend lecker. Fand ich einfach mal interessant, weil es halt ein Blend war, der irgendwie... Gut, der hat ja sehr würzig geschmeckt, sehr mit Gewürzgedöns irgendwie. Ich weiß nicht, wie genau der gemacht wird, aber der soll ja sehr würzig auch sein. Ja. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Abend. Das stimmt. Nächstes Jahr wieder. Im Januar. Gut. Ja, Max, hast du denn wunderschöne Themen diese Woche? Ich dachte, du hast ein Thema. Ich habe ein Thema. Wir haben da letzte Woche schon angeteasert. Angeteasert, ja. Du willst das jetzt wieder hinten rausschieben. Nö, eigentlich nicht. Drückst du dich einfach für diesem Thema? Ja, ich bin auch ganz zittrig. Ja? Ja. Ist das denn so? Ja, wir, oder vor 10 Jahren kam ein Spiel raus, was die Gaming-Welt verändert hat. Ja. Zumindest für mich. Ja. Ja, World of Warcraft, 10 Jahre alt geworden dieses Jahr. Richtig. Und wir beide hatten, glaube ich, unsere, wie soll man sagen, heftige Zeit damit. Ich habe schon manchen Zeiten viel gespielt. Wenn man 3-4 Stunden am Tag als viel bezeichnet. Und das war drei, ja für WoW-Verhältnisse war relativ wenig. Ja. Es gab auch Zeiten, da habe ich wahrscheinlich schon mehr gespielt, aber schon gerade so am Anfang habe ich eigentlich nicht viel mehr als 3-4 Stunden gespielt. Ich habe halt meistens irgendwann noch zwischendrin immer mal 2-3 Monate Pause gemacht. Ja. Das hatte ich auch. Ich hatte auch... Wenn ich irgendwie mal Abi machen musste oder so. Ja. Gern mal auch eine Pause eingelegt. Oder wenn ich einfach keine Lust mehr hatte. Das hat doch immer gut getan, mal 2-3 Monate nicht zu spielen. Irgendwie. Ja, aber du hast... Ich überlege auch gerade, wie lange ich überhaupt gespielt habe. Und ich habe tatsächlich, in Anführungszeichen, nur 3,5 Jahre WoW gespielt. Das ist schon viel. Also so von der Zeit her, aber... Ja, ich habe etwas kürzer, aber... Aber heftiger. Vielleicht heftiger, ich weiß nicht. Slashblade ist gleich, oder wie? Also 3 Jahre bezieht sich jetzt auch auf 3 Jahre als den Zeitraum, in dem ich WoW wirklich gespielt habe und nicht 3 Jahre Spielzeit. Ja. Das muss man ja immer dazu sagen. Ja. Ja, ich hatte irgendwie 2005 oder so habe ich angefangen in den Schulferien. Da habe ich relativ heftig gespielt und dann war eigentlich irgendwann auch mal nochmal gut nach dem Jahr. Ja. Ja, und dann habe ich. Du hast dann erstmal nur ein Jahr gespielt. Ja, ich habe da nicht so viel, weil ich hatte einige Probleme durch dieses Spiel. Du hast höchstens Probleme außerhalb vom Spiel. Ja, in dem Spiel war alles super, aber meine berufliche Karriere, sag ich mal, oder schulische Karriere war nicht so, fand das nicht so doll. Ja, und dann habe ich nochmal 2011 mit einem Kumpel gezockt. Dann wäre quasi nie parallel gespielt. Wir haben nie parallel gespielt, ne? Weil ich habe am 1. Januar 2006 angefangen. Ja. Und habe im August 2009 dann erst, also auf dem offiziellen Server komplett aufgehört. Und habe dann 2011 habe ich nochmal 2, 3, 4, 5 Monate auf dem Privatserver gespielt. Okay. PvP. Ja. Ja, aber du hast ja dann auch, ich habe, wie man es nennt, viel WoW Classic oder WoW Vanilla gespielt. Ja. Ja, und du müsstest ja dann schon Burning Crusade gezockt haben. Stimmt, ja. Ich bin auch in, doch, ich war auf Level 60. Ich bin auf Level 60 in Vanilla noch hoch. Also ich habe angefangen, als gerade Anki Rai kam, und ich habe ja auch einfach mit Level 40 dann 2 Monate mal Pause gemacht. Also ich habe sehr langsam eigentlich gespielt. Hatte aber auch wirklich so gar keine Ahnung davon. Also und habe halt auch einfach ins Blaue reingespielt. Was sehr schön war, und ich werde nie wieder ein Spiel so spielen können. Also, ich hatte halt so gar keine Ahnung von MMOs. Ich habe halt vorher Diablo 2 gespielt. Viel heftiger übrigens. Also so 6 bis 7 Stunden am Tag, aber auch nur ein halbes Jahr lang. Dann habe ich meinen Account verscherbelt und habe davon WoW finanziert. Eine ganze Weile lang sogar. Weil ich echt ziemlich krasses Zeug hatte in Diablo. Ja, und dann habe ich halt immer so ein bisschen gelevelt und habe, keine Ahnung, ich habe halt manchmal auch so 5 Stunden ein Alterac-Match mitgemacht und habe einfach in Alterac irgendwie Tiere gekillt und wieder rumgeist. Sehr unzielstrebig gespielt in Classic. Aber dafür sehr begeistert und habe mich erstmal in dieses ganze Online-Rollenspiel reingefunden. Ja, aber es war ja so, gab's ja vorher eigentlich noch nicht. Ich meine, du bist im Startgebiet so gestartet und dann hattest du deinen Charakter und bist halt dann rumgelaufen und dann hast du so gedacht, ah ja, hier sind ja schon so ein paar Leute, hast halt ab und zu mal so, ah, das ist kein NPC, das ist halt ein Spieler. Ja, und dann bist du weitergelaufen, dann kamst du das erste Mal so in die Großstadt, zum Beispiel Stormwind oder dann damals zu Classic-Zeiten war halt total abgefahren, weil dann warst du so im Startgebiet, da waren so ein paar Leute, dann bist du nach Ironforge rein, in die Hauptstadt der Zwerge, vor das Auktionshaus. Und da stand einfach, also dass die Welt schon total riesig war für ein Spiel. Mhm. Und dann bist du rein durch dieses große Tor da ja am Anfang von Ironforge und standst vorm Aktionshaus und dann hast du so gedacht, was geht denn hier? Hier sind ja 500 Leute, die hier stehen und alle sind Spieler. Okay. Also ich fand das total abgefahren, dass du quasi, dass jede Figur quasi, die da rumgelaufen ist, war halt ein Typ. Also der genauso schäbig vor deinem PC sitzt wie du und irgendwie... Ich hatte das recht schnell. Also A, habe ich das schon aus Diablo dahingehend gehabt. Das hat da schon einfach viel mit Leuten gespielt. Aber du warst natürlich immer nur in so maximal Achter-Gruppen unterwegs. Weil mir ging ja nicht auf den Diablo 2 Server. Und im WoW hatte ich tatsächlich das so super schnell klar. Also ich habe halt eben mit einem Kumpel zusammen angefangen. Wir haben am Anfang auch tatsächlich bis Level 18, glaube ich, immer zusammen gelevelt. Aber dann, das waren dazu die ersten 3-4 Tage nach Silvester. Ja. Und dann hat er halt irgendwann mehr gespielt und ist schneller weggezogen, so. Ja. Also vom Level her. Und dann hat sich das halt aufgehört. Und dann war er relativ schnell in der Gilde drin. Ich habe gesagt, nö, Gilde kann ich mir noch suchen, wenn ich auf Level 60 bin. Aber irgendwie bin ich dann 2 Tage später natürlich trotzdem rein. Es war halt echt eine riesengroße Gilde. Und deswegen war ich direkt auch so voll krass und sozial integriert, sag ich mal, in WoW. Ja. Hab das nicht. Es gibt auch Leute, die haben am Anfang halt erstmal bis Level 60 quasi ein Singleplayer-Rollenspiel gespielt. Ja. Ja, war bei uns halt, gab's vom Clan aus, vom UT-Clan, sind halt ein paar Leute mit WoW angefangen und dann hatten wir da auch schon so ein paar Leute, aber so die richtig riesen Sachen, das kam erst später. Und ich war halt echt am Anfang total geflasht, weil UT oder so, da sind halt 20 Leute oder ein War sind halt 10. Und dann hast du da auf einmal so, ich weiß noch, so Sachen wie Raid of Crossroads oder so, ist ein Typ rumgelaufen. Ja, hast Horde gespielt, gell? Ja. Ja, ich ja, Allianz. Feiglinge, ey. So ein Startgebiet raiden, ey. Crossroads. Ja, und dann hat halt immer ein Typ aufgerufen, ja, hier Raid of Crossroads, und dann standst du da und bist halt, du musstest halt erstmal durch so andere Gebiete laufen noch, weil du hast ja meistens schon unter Level 40 geradet, also PvP. Ja. Und da konntest du noch nicht reiten, und das ist so ein riesen Tross Fußsoldaten da lang und da stand halt die erste Wache dann und hat ja irgendwie so Level 60 Elite und hat ja halt erstmal fett auf die Fresse gehauen. Das stimmt. Das war schon einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich war sehr geflasht von dem Ganzen, dass halt die ich Welt auch so riesig ist und. Ja, Alterac hat mich auch, also das Schlachtfeld Alterac hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Ich hab gedacht, wie krass. Sie bekämpfen sich 40 Leute auf jeder Seite und ich kann die nebenbei noch irgendwelche Widder töten. Und die Alterac-Tal damals war halt ja noch nicht beschränkt. Du musst ja wirklich durch bis zum Ende. Ja. Und es wurde halt immer in der Mitte um den Friedhof gezerrt. Also die haben bei unserem Server echt 8 Stunden gedauert, die Spiele. Ja. Und Allianz hat immer gewonnen. Das war nicht so cool. Und also eins der Hauptprobleme war auch, und das heißt Hauptproblem, ich habe halt Druide gespielt und Druide ließ sich richtig erbärmlich schlecht leveln damals. Richtig, ja. Richtig erbärmlich schlecht. Weil alles an Druiden hatte irgendwie so irrsinnig viel Mana verbraucht. So ein Mondfeuer ist ja brutal. Ja, ich habe halt... Und Fell kannst am Anfang halt voll vergessen. Vor allem, bis du die Katzen gestaltet hast. Und die hast du erst auf Level 20 gekriegt oder so. Ich habe halt Priest gespielt, was auch nicht wesentlich besser war. Ja. Ja. Aber das ist ja jetzt alles ganz anders. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so cool. Du kriegst auch keine Talentpunkte mehr. Sondern alle... Nee, du hast einfach, glaube ich, nur noch... Nee, du kriegst... Ich weiß das zufällig, weil ich habe nochmal mit einem Arbeitskollegen 10 Tage Test wegen okay. Gestern angefangen. wir haben schon relativ exzessiv gespielt. Wir haben gestern gespielt und heute und sind Level 24 okay. von 100. Ist aber auch echt wesentlich schneller. Ja, die haben ja immer mehr Spiele also gemacht. Also saukrass. Also du bist wirklich super schnell jetzt am Start. Ja, und du kriegst Level 13, Level 30, Level 45, Level 60 oder so, kriegst du immer, kannst du jetzt so ein Talent-Ding wählen. Also es ist nicht mehr so ein krasser Talentbaum, wie es war. Furchtbar. Was ein bisschen schade ist. Echt furchtbar. Ich meine, letzten Endes, also zumindest später, hast du trotzdem immer sehr, sehr ähnlich wie alle anderen geskillt. Weil irgendwann hattest du halt... Es schon bestimmte Sachen, die gingen halt, die waren einfach die besten Kombinationen. Da konntest du maximal Feinheiten noch anpassen. Aber es war schon cooler. Und wenn du, das ist halt auch zwar das Geilste, wenn du irgendwie genau vor dem Levelaufstieg warst, eine Stufe höher, um dann irgendeine neue Fähigkeit zu kriegen. Nicht nur 2% mehr Heilung, was du halt nicht wirklich merkst, oder 2% mehr Schaden, sondern tatsächlich halt auch irgendeine neue Fähigkeit. Das war immer der Skills, wenn du halt auf Level 40 gekommen bist oder so, dann konntest du irgendwie eine neue Fähigkeit. Ja, und du kriegst die heute ja auch so und früher musstest du ja noch zum Lehrer laufen und die Fähigkeiten kaufen. Ja, ich meine jetzt aber auch nicht nur im Talentbaum die super Special-Fähigkeiten. Ja. Und das war... Nimm mir noch einen Schluck Whisky. War irgendwie immer sehr, sehr cool. Ja, und das ist ein bisschen schade. Ist nach Kanten gekommen. Wobei aber auch, also ich muss sagen, die neue Welt sind schon echt schöne Neuerungen. Ich habe auch mal, also Cataclysm hat es ja dann alles so umgeschmissen. Ja. Und ich habe irgendwie auch mal nochmal auf dem Privatserver, wo aber auch die Levelraten schneller sind, so ein bisschen gezockt, aber auch nur bis Level 20, 25, also so einen Abend lang einfach mal reingezockt. Aber da waren halt einfach schon im Startgebiet so ein paar Sachen anders auch. Ja, klar. Und das war halt ganz cool. Sind halt auch, die Welt hat sich ja durch Cataclysm halt verändert. Ja, genau. Und du kannst halt, ich spiel halt jetzt und ich spiele aber nicht mehr dasselbe wie damals. Und dann ist irgendwie das total cool. Abgefahren. Ja. Das andere ist halt wirklich nur noch Erinnerung so. Du musst halt natürlich, trotz allem müsstest du dann später nochmal, also durch die Scherbenwelt, wobei die jetzt mit dem ganz neuen Addon auch wieder verändert ist. Ja. Die Levels sind dann von 60 bis 70. Ja, das war, so weit bin ich noch nicht. Und ich bin auch nicht so krass in der Materie drin, muss ich sagen, weil... Also, ich weiß nur, dass das neue Add-on doch jetzt, glaube ich, in so einer umgemodelten Scherbenwelt wieder spielt. Ja, ist irgendwie so anders. Und dann müsste ja die alte Scherbenwelt nicht mehr zum Leveln zur Verfügung stehen. Keine Ahnung. Wobei du die also wir haben jetzt, bis Level 15 haben wir Quests gemacht. Ja. Und dann machst du 4, 5 Instanzen, dann bist du Level 25, 20. Krass. Weil Instanzen war halt. Du kriegst mit dem Random Dungeon Finder, bla, kriegst du immer irgendwie 3000 EP für eine Instanz, plus die Quests in der Instanz, okay. plus die ganzen Mobs und dann bist du super, super schnell. Krass. Weiter. Das war früher. Früher waren Instanzen, also ganz früh im Vanilla waren ja selbst die normalen Instanzen gar nicht mal unbedingt so einfach, vor allem wenn du halt war nicht wirklich gut spielen kannst. Ja. Also ich weiß noch, auch schon Hülles Wehklagens, zweite Instanz auf Horde-Seite, war schon, da bin ich auch mal abendelang teilweise gewiped. Und es war völlig uneffektiv zum Spielen. Ja. Du hast halt fast keine EP gesammelt, die Mobs haben zwar mehr gegeben, aber es wurde durch 5 geteilt und so hast du halt länger gebraucht. Und wenn die Leute dann nicht gut waren, später war das ein bisschen anders, aber am Anfang, weiß ich noch, waren Instanzen mehr so, oh geil, ich guck mir mal Sachen an, aber du kriegst halt ordentlich auf die Fresse und hättest in der Zeit rein so vom Zeit-Level-mäßigen oder XP-mäßigen sinnvoller spielen können. Schon. War ja auch damals viel schwieriger. Ich meine, heute kriegst du auf den Dungeon Fighter, kriegst mit deinen ganzen connecteden Servern super schnell Leute. Ganz, also früher. Bei uns früher, da gab es noch nicht mal diesen, also war schon die krasse Neuerung, dass es diesen komischen Portstein vor der Instanz gibt. Ganz früher. Ja, hast du in Stormwind Looking for Group noch 4 Leute, Heiler und Tank vorhanden lagen. Aber das ging ja. Heiler und Tank vorhanden ist ja... Dann war schon sau gut. Ist aber ja wenn schon der Hit. Wenn dir eins von beiden gefehlt hat, war schon schlecht. Ja, dann hast du erstmal Leute gesucht und dann musstest du mit dem Greifen erstmal hinfliegen, alle zusammen und da rein. Und heute echt klickst du überall Dungeon Finder an, Random Dungeon. Stimmt. Von ja. 15 bis 25 und ab geht's. Das sind natürlich super bequeme Sachen. Ja. Sind super bequem, nimmt aber auch so ein bisschen, nimmt den Charme der Gründerzeit. Ja, nimmt ein bisschen den Charme raus, muss ich sagen. Weil ja. War halt schon abgefahren, dass du früher... Du musstest halt wirklich auch mit Leuten reden. Ich ja. weiß nicht, ob du heute mal mit Leuten redest, wenn du das so eine Instanz... Nee, du gehst in die Instanz, sagst vielleicht mal Hallo und Tschüss, aber sonst... Du musstest ja früher noch Leute beschwichtigen, weil du sagst, ich hab gleich jemanden. Warte, bleib mal, geht mal nicht aus der Gruppe, damit ja, ich nicht wieder genau, zwei Leute suchen will. Ja, das war schon... War halt nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ja, es hab halt... Ja, aber so allgemein WoW, ich hab kein Spiel so viel gespielt wie WoW. Ja. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, insgesamt habe ich mit WoW schon am meisten Spaß gehabt. Ja. Also, ist, glaube ich, schon mein Lieblingsspiel. Was mir halt heute auffällt... Was halt viel mit den Leuten zu tun hat, was halt nicht... Also das Spiel vom Spieldesign war auch überragend und was auch von Blizzard war und da hat halt so viel gepasst und die haben so viele gute Änderungen gemacht und so viele Neuerungen gebracht und aber viel hat halt auch einfach mit den Leuten zu tun. Ja, und das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also das damals wirklich, da waren, hat jeder dir geholfen und jeder war irgendwie, keine Ahnung, du hattest bestimmt auch den Typ im Raid, der Raid-OP, der ein bisschen zu langsam war und eigentlich überhaupt alles aufgehalten hat und trotzdem hat man den irgendwie durchgezogen und ja. Trotzdem war es so ein bisschen, also du warst mit in WoW Classic, so ging es bei mir zumindest, selbst wenn du nicht der ultra überragende Spieler warst oder wenn Neulinge irgendwie in Stormwind gefragt haben oder so, du warst irgendwie, hat jeder jedem so ein bisschen geholfen oder auch beim ja. Questen und so. Ja, auf jeden Fall. Hast halt mal zum Questen eine Gruppe gemacht mit irgendeinem random Typ oder so. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie, kommt mir das nicht mehr so vor, dass sich da so eine, also als Neuling oder als Wiedereinsteiger, wenn du da nicht irgendwie direkt High-End-Content ultra krass spielst, dass du da so ein bisschen... Kann schon sein, aber vielleicht schätze das auch ein bisschen, also weil du halt auch einfach in der Hinsicht kein Neuling mehr bist. Also selbst wenn du jetzt nochmal spielst, du weißt ja trotzdem, wie WoW grob funktioniert, das hat sich ja nicht geändert. Und vielleicht für Neulinge gar nicht so schlimm, sondern eigentlich voll cool, weil man jetzt vielleicht sogar viel bequemer, oder wahrscheinlich viel bequemer halt erstmal hochleveln kann als früher. In Classic war es schon gut, okay, da war 60 natürlich auch das Maximallevel. Jetzt der Sprung bis 60 halt nicht mehr, also der wurde ja immer mehr angepasst. Ja. Ja. Ich weiß, also ich habe halt später auch, oder was später vor allen Dingen zum Teil in Burning Crusade auch schon ein gutes Stück, aber noch stärker eigentlich in Wrath of Lich King in Raid-Gilden gespielt und dann fällt dieser Draht nach Kontakt zu Leuten von außerhalb echt schon ziemlich stark weg, weil du hast ja. halt deine Gilde und du machst eigentlich alles innerhalb von deiner Gilde. Also da habe ich dann noch Kontakt gehabt zu den 3-4 anderen ähnlich equippten Druiden, also zu den Leuten bei meiner Klasse oder meiner Skillung sogar, also Heildruide, die so wie ich eigentlich in der Raid-Spitze mit dabei waren auf dem Server. Mit denen habe ich Kontakt gehabt, weil man sich ausgetauscht hat, wer kann das und hier und da, weil man hat die gleiche Klasse gespielt. Und Heildruide haben auch einfach nicht viele Leute gespielt. Deswegen waren wir echt so 4, 5, 6 Leute auf der Hordenseite. Und mit denen hat man es mal unterhalten, aber sonst habe ich halt alles in der Gilde gemacht. Ja, weil da halt auch, ja. Und dann war es so halt in so einer warst in so einer Gemeinschaft drin, aber nicht mehr so wirklich, dass du viel Kontakt mit neuen Leuten hattest, sondern du hast halt in deiner Gilde immer mit den gleichen Leuten Kontakt. Was aber halt auch schön war, weil dann hast du kanntest die Leute halt irgendwann zumindest zum Teil ein Stück besser. Ja, das war ganz schön, aber das würde ich heute auch nicht mehr machen. Also wir spielen jetzt zum Spaß ein bisschen. Ja. Wir haben uns halt beide gesagt, ja, unsere krasse WoW-Zeit ist vorbei. Ja. Er war nämlich, zum Beispiel mein Arbeitskollege war der erste Druide auf dem Server auf Level 60. Ja. Und das merkst du halt auch wieder im Spiel, ey. Ist schon heftig. Aber ja, ich hab halt. Wir wollen halt uns ein bisschen einfach halt. Einfach nochmal so ein bisschen WoW zocken wegen WoW-Bilden und mit ja. Hier. Ja, siehst du, ich hätte keine ich würde es schon ganz gern die Sachen, vor allem die ich noch nicht gespielt habe, so mit Cataclysm und der ganzen Kram, den ich noch gar nicht kenne, so zum Leveln einmal durchspielen. Aber eigentlich würde ich gerne, ohne mir noch Mats für Tränke und Verzauberungen farmen zu müssen, einfach nur zweimal in der Woche, ja, eigentlich auch nicht immer. Ich würde mal gerne einfach sagen können, jetzt habe ich Bock, gerade mal 4 Stunden raiden zu gehen und einfach 4 Stunden zu raiden, da hätte ich echt Bock drauf. Ja. Aber nicht auf alles, was da noch mit dranhängt, und es ist ja nicht einmal in der Woche. Also ich habe in meiner Hochzeit halt, 4-mal in der Woche geradet. Das stimmt, du warst halt so schlecht. Und wir wollen auch vielleicht mal so nachher ein paar High-Level-Instanzen immer, vielleicht, dass wir 5 Leute zusammenkriegen, die cool. Aber also ganz krass, das ist... Nee, die Zeit hat man nicht mehr. Die Zeit hat man nicht mehr, das ist halt echt... Das heißt halt, den zeitlichen Aufwand, so wie ich ihn früher beim Raiden habe, habe ich halt jetzt eine Woche für Sport. So grob. Ich glaube, es kommt sogar ganz gut hin. Ja. WoW spielen war, glaube ich, schon noch mehr, aber es kommt so grob, denke ich, von der Menge her hin. Und für beides hat man halt keine Zeit. Ja, ja, vor allem, man ist halt, ich weiß nicht, ey, du gehst halt, man geht halt jetzt arbeiten und nicht, ist halt nicht um 1 Uhr aus der Schule raus, sondern man hat halt irgendwie tagsüber ja relativ viel zu tun und dann hat man abends, macht man halt auch lieber was mit anderen Leuten oder. Ja. Man hat halt mittlerweile mehr Interessen als ich damals, morgens in die Schule gehen und abends zocken. Ja, ich war halt in meinem Ersatz zu der Zeit und ich habe halt einfach, bin halt arbeiten gegangen von 11 bis um 7 und habe dann unter der Woche immer gespielt von 7 bis um 2 und bin dann pennen gegangen und am Wochenende bin ich in feiern gegangen in die Stadt oder im Dorf. Ja. Und das war jetzt nicht so schlecht. Also, ja. Weil in der Zeit, also ich habe es dann halt auch wirklich halt ernsthaft verfolgt. Ich war halt dann auch nicht in der Raid-Leitung, aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt dann auch DKP-System mitverwaltet und habe halt anderen Leuten bei uns in der Gilde, die die gleiche Klasse gespielt haben, erklärt, wie sie besser spielen können. Ja. Also ich habe mir tatsächlich irgendwelche Damage-Meter, Heal-Logs durchgeguckt und habe halt, ich wusste halt, also es gab ja dann immer, gab irgendeine Seite, die haben halt immer so krass halt mathematisch einfach geguckt, was am besten ist. Rein von der Heil-Mana-Verhältnis und Heil-Mana-Verhältnis und so Kram und wie du halt eigentlich spielen sollst. Und da wusste ich halt immer, was Sache war. Ich war halt top informiert und da war halt ein Zahlending für mich. Ich wollte am meisten geheilt haben in dem Raid. Ja. Und das waren auch entweder ich oder unser Raid-Leiter. Ja, okay. Und das war halt schon immer ganz geil. Also ich habe das schon richtig ernsthaft dann mit so ein bisschen kompetitivem Hintergrund auch gesehen. Und ich wollte halt auch der beste Spieler sein, der ich sein konnte, sozusagen. Ja, klar. Man hat ja schon immer hohe Erwartungen. Genau. Und dann habe ich mich halt darauf fokussiert. Und da habe ich dann auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Aber das war dann halt tatsächlich, ja, also das war dann schon so ein bisschen nicht PvP-kompetitiv angelegt, aber so, ja, wir haben auch mal einen Server-First-Kill gehabt. Das war halt geil. Schlecht. Das war schon ein geiles Gefühl, so. Wir waren auch sonst halt irgendwie immer so in dritter, vierter Stelle. In der Zeit halt, in Udo vor allen Dingen. Und ja, das ging mir schon ziemlich ab. Ja, aber jetzt habe ich die Zeit nicht mehr dafür. Ja. Manchmal denke ich mir leider, es ist echt tatsächlich, manchmal vermisse ich WoW spielen. Manchmal vermisst du das, ja. Es gibt halt auch, ich finde das ganz schwierig, ich kann kein anderes Rollenspiel mehr wirklich toll spielen, weil eigentlich nur WoW. Online-Rollenspiel meinst du? Online-Rollenspiel, aber auch so ist immer ein bisschen schwierig, weil ich denke, ja, ist halt wie WoW. Oder ist halt, WoW könnte ich halt noch ein bisschen besser. Ja, WoW hat halt, ich glaube, das Allerbeste an WoW war halt, auch wenn du später oft, also zumindest so im PvE, im Raid, nicht viel mehr als 3, 4, 5 Tasten gebraucht hast, aber diese Klassen waren komplett unterschiedlich. Das war genial, das ist meiner Meinung nach immer noch krass, dass diese Klassen sich so unterschiedlich gespielt haben und diese Unterschiede so zu bemerken waren und innerhalb der Klassen teilweise nochmal ganz unterschiedliche Sachen und Richtungen gab. Und dass du wirklich einen Anreiz hattest, du wolltest nicht nur eine Klasse spielen, du wolltest halt eine zweite. Wenn ich irgendein Rollenspiel habe, dann spiele ich selten nochmal, weil ich denke, oh, die andere Klasse will ich auch nochmal ausprobieren. Aber WoW, der Flow war so drin, gerade mit den Talentbäumen auch. Und ja, Also, und dann kam halt nochmal so ein extra Todesritter zum Beispiel, war einfach nochmal komplett anders. So ein Mischmasch aus anderen Klassen, klar, weil du kannst ja nicht komplett das Rad immer neu erfinden, aber irgendwie so, ja, das hat mich so, ich hab direkt auch bei First of Fleet King erstmal einen Todesritter gespielt, weil ich fand die Klasse so cool. Und dann hast du mit einem Zweihandschwert getankt. Das war was ganz anderes ja, als vorher. Anders. Ja, da hat's vier Tankklassen und alle waren wirklich anders und alle haben auch andere Stärken und Schwächen gehabt. Und du hattest, und es war bei Heilern genauso und keine Ahnung. Ja. Und ja, ich fand's einfach in der Hinsicht super, super geil. Weil es so unterschiedlich war und die Anreize einfach da waren. Oder das hat auch einfach da gebracht, hat jeder wurde irgendwo gebraucht und jede Klasse wurde irgendwo gebraucht. Gut, außer jetzt Paladin, um Schaden zu machen, aber. Nee, das, fand ich richtig, oder finde ich immer noch ziemlich geil. Das Klassendesign ist echt überragend. Klassendesign ist super. Und es spielt sich halt, ich habe ja jetzt nochmal angefangen, ich habe andere Spielfluss Spiele, ist einfach super. Nochmal andere, ich habe ja auch mal andere MMOs ausprobiert ja. Und mal andere Rollenspiele und so. Dieser Spielfluss beim WoW, das ist, dieses Spiel ist so komfortabel zu bedienen. Ja. Das hast du nirgendwo anders, ey. Du hast keine Ecken im Spielfluss. Weil das aber jetzt natürlich auch einfach 10 Jahre glatt poliert worden ist. Wenn du einfach nochmal auf den Classic-Server anschaust, dann merkst du, wie viele von den Komfortfunktionen, die dann nach und nach kamen, einem richtig fehlen. Ja. Und das war natürlich auch immer das Problem für andere MMOs, weil die halt mit einem WoW verglichen wurden, was halt schon richtig krass glatt gebügelt worden war. Ja. Und die Ecken nicht mehr hatte. Und ja. Also ich bin auf jeden Fall, also ich will jetzt nicht nochmal saukrass spielen, aber ich ja. Hab echt, ich bin sehr froh, nochmal kurz zu spielen aber, im Moment. Ja. Ja. Ja. Macht Spaß. Aber musstet ihr jetzt die ganzen Add-ons dafür dann kaufen? Nee, du hast jetzt, also ich habe jetzt erstmal eine 10-Tage Testversion, ja. Auch ohne Abo. Und dann, jetzt gucke ich mal, wie wir uns entwickeln, ob ich mir dann, musst du nur das neueste Warlords of Draenor kaufen und die anderen davor sind dann alle mit drin. Also die sind bei mir auf meinem Account drin. Aber weil du die schon alle hattest oder kriegst du die quasi dazu? Nee, ich habe nur bis Cataclysm, aber das Pandaria kriege ich jetzt geschenkt. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Account-Daten sind. Habe ich die überhaupt auf einen Blizzard-Account umgestellt? Gibt es meinen Account noch? Nach 5 Jahren. Also meinen gibt es auf jeden Fall noch. Blizzard ist ja schon so, wir heben mal alles auf, weil vielleicht wird er ja nochmal süchtig. Ja, auf jeden Fall. Wobei leider nicht mehr die Rolle der Auferstehung gibt. Da konntest du ja deinen Kumpel irgendwie deaktivieren und hast einen Monat Spielzeit geschenkt gekriegt. Aber was zum Beispiel jetzt auch saucool ist, du kannst halt... Zeit echt nicht. Du kannst halt, wenn du dir das neue Warlord-Spiel kaufst, da kriegst du halt auch einmal geschenkt deinen Charakter von 0 auf 90 zu boosten zum Beispiel und so ein Kram. Ist halt schon geil, wenn du dann einfach mal wieder mit Kumpel zocken willst und nicht auf 1 anfängst. Wobei das Hochleveln halt auch geil ist. Und geht auch halt auch schnell. Also eben. Vor allen Dingen, wenn man halt Cataclysm nicht gespielt hat und diese Veränderung nicht kennt. Ja. Macht auch halt nochmal Spaß. Wobei ich jetzt ein bisschen bereue, ich habe jetzt halt einen Shami angefangen. Ich habe einen Shami, er hat einen Mönch. Geile Kombi eigentlich, aber... Ach stimmt, Mönch gibt's ja Mönch auch. Gibt's jetzt... Tank, Mönch als Tank und ich habe Shami DD Ele erstmal gerade. Boah, Gas. Nee, wobei Ele war nicht ganz so schlimm wie ganz furchtbar, also im PvP vor allen Dingen waren diese Nahkampf-Verstärker-Schamanen. Ja. Oh, Hölle. Ja, wobei ich halt schon gerade, also ich denke halt immer, ja, warum spielst du jetzt den Shami? Du hast ja einen geilen Heal-Priester auf 85, spiel doch den hoch. Ich bin halt auch am Ja, du hast Cataclysm noch richtig gezockt. Ne? Ich habe Cataclysm Endcontent, also nur die Instanzen. Raids habe ich mitgezockt. Aber mit dem Tim halt unsere paar heroischen Endcontent-Instanzen gemacht. Ich habe auch eigentlich ganz gutes Epic Gear gehabt. Also was man ohne Raiden kriegt. Mhm. Und das war auch lustig. Aber ja. Ja, das ist halt. Das ist halt das größte Problem. Er ist halt auf einem anderen Server gewesen und jetzt haben wir uns. Okay. Musste man halt neue Chars auf einem anderen Server machen, weil für 20 Euro seinen Charakter rüber zu transferieren ist halt. Ja, das ist tatsächlich. Ich habe ja auch nochmal installiert gehabt, also Ich habe ja, nachdem ich quasi aufgehört habe auf dem normalen Server, ich nochmal auf dem Privatserver gespielt, einem ziemlich großen deutschen, wo wirklich auch 5000 Leute auf dem... Die hatten drei Server, die jeweils 5000 Leute hatten. Aha. Und da liefen sogar die Raids ganz gut. Das PvP lief eigentlich perfekt. Da war wirklich nichts, was irgendwo... Da haben halt wirklich viele Leute gespielt, die früher richtig gut PvP auf dem Server gespielt, also auf einem normalen Blizzard-Server gespielt haben. Und da habe ich dann halt nochmal so ein halbes Jahr Dreier Arena gezockt, bis wir irgendwann bei 2-4, 2-5 waren, die Schultern hatten. Richtig gut. Wir haben am Anfang richtig auf die Fresse gekriegt, weil ich das gar nicht hingekriegt habe. Auch Heildruide halt. Den habe ich dann da recht schnell hochgezockt. Und dann habe ich mit den beiden da eine richtig lustige Kombi im Dreier gespielt. Das hat voll Bock gemacht. Und da hat es halt nochmal, als dann, weil die jetzt mittlerweile, ich könnte auch sein, dass die mittlerweile schon Pandaria haben. Da hatten die halt Cataclysm, da habe ich gedacht, da könnte ich ja da eigentlich mal nochmal leveln. Und irgendwie habe ich dann Bachelorarbeit geschrieben oder so. Und dann war Sommer und dann war alle, dann war es, also keine Ahnung, dann habe ich halt ein, zwei Abende mal da reingesetzt und habe irgendwie auf Level 20 auch gespielt oder so. Ja. Aber das war eigentlich ganz cool. Und da bezahlt man dann halt auch tatsächlich nicht im Monat. Wobei der Betrag ist jetzt wirklich eigentlich relativ gering. Ist okay, ja, die 10 Euro im Monat. Eigentlich mir so, für mal da reinzugucken, kann ich halt auch einfach da nochmal zocken. Ja. Jetzt habe ich gerade los, wie er jetzt schon. Oder jetzt halt, ich habe halt jetzt die 10. Und vor allen Dingen kriege ich da noch Talentpunkte, weil in Cataclysm gab es noch Talentpunkte. Ja. Wenn ich habe halt da jetzt halt 10 Tage Testdings, ja. Das ist halt auch okay. Also, ja. Und dann kann ich mir zwischen den Jahren überlegen, ob ich wirklich noch das Dings kaufe. Mal gucken. Wirklich. Das ist aber zum Beispiel ein Grund, warum ich in Dragon Age so gern. Ich habe in Dragon Age, also das Kampfsystem bei Dragon Age Inquisition ist ja so eine Mischung aus dem ersten und zweiten Teil. Und der zweite Teil war noch ein Stück actionlastiger und da habe ich schon Schurken gespielt, aus irgendeinem Grund, weil ich irgendwie Lust hatte. Und dann, der spielt schon recht ähnlich wie der Schurke in WoW. Und dann, und das finde ich halt das Geile an Dragon Age, auch an Inquisition, weil mit dem Schurken, du spielst halt ein bisschen so ähnlich wie ein Schurke in WoW und das ist voll geil. Ja. Schurke war auch eine gute Klasse. Sollen wir noch schnell die Top 5 Klassen machen? Ja, da gibt ja nur, wie viel gibt es? Nicht bei Dragon Age, bei WoW. Ja, 10 oder 10. So. Nee, echt? So, ja, stimmt, das ist mittlerweile so viel. Ah ja, machen wir mal Top 3. Meine, die dritte, also meine erstliebste Klasse habe ich natürlich schon. Ach so, ja. Meine zweitliebste ist... Nee, man muss bei 3 anfangen. Ja, ich bin gerade am Suchen. Und drittliebste... Ja, gut. Nummer 3 hast du Nummer? Ja. Soll ich anfangen? Ja, Schurke, ja. Ist einfach, hat halt super viele so geile Tricks gehabt irgendwie. Und immer noch so einen miesen Scheiß gehabt, mit dem man irgendjemanden nerven kann. Habe ich nie so hochgespielt. Ich habe, glaube ich, auf Level 60 oder so mal, also später irgendwann dann. Ja. Habe halt viel so Low-Level-PvP und so PvP irgendwie im Freien gemacht. Ja, das Schurken. war witzig. Schurke. Und allgemein, ja, Schurke, keine Ahnung. Finde ich halt geil. Fand ich immer so ein bisschen rum, sneak und so. Und ein paar. Der hat irgendwie geile Fähigkeiten gehabt. Hat mich angefixt. Fand ich also von den Nahkampfklassen eigentlich so, nicht ganz. Gibt ja noch andere. Ja, Nummer 3, was hatte ich denn bei mir? Nummer 3 ist schwierig, ich glaube. Nummer 3, Nummer 2 teilt sich so. Ja, ich habe eigentlich immer nur meine erste Klasse gespielt. Nummer 3 ist dann bei mir Mage, glaube ich. Okay. Mage, da hat schon immer sehr viel Spaß gemacht, gerade nachher. So AOE, Farben mit Mage hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich fand Mage immer ein bisschen langweilig. Nein, ich fand Mage gut, seine Rotation halt so durchcasten. Variante von Mage. Okay, ja. Ich hab nichts gespielt, aber so von außen. Nee, Mage fand ich schon immer ganz cool. Ja, Mage hat, glaube ich, Spaß gemacht. Und die konnten Wasser machen. Und bufft gut, ja. Also Brot und Wasser. Ja. Nummer 2. Nummer 2 ist bei mir der Todesritter tatsächlich. Der Todesritter? Hab die direkt abgefeiert, die Klasse. Also ich habe ja dann auch einen gespielt, vor allen Dingen Frosttank irgendwie. Ja. Und du hast halt, also Tanken macht halt wahnsinnig viel Spaß. Also gerade im Raid habe ich nie gern Damage-Dealer gespielt, sondern lieber geheilt oder getankt. Und keine Ahnung, du hast halt mit der Zweierwaffe getankt, das reicht eigentlich schon als Argument. Und ja, irgendwie dieses System mit den Runen und der Runenmacht war ganz geil. War weil cool, du hast halt, das war halt so ein Mash-up aus irgendwie anderen Klassen. Ja. Meine Fancy. Nummer 2 ist wahrscheinlich Stein Nummer 1, der Druide. Absolut. Ja, der konnte halt irgendwie auch alles. Das war halt geil. Die Tierform, das konnte halt Schurke spielen oder Tank spielen. Ja, und dann hat's halt auch noch einen Heiler dabei. Ja, vor allen Dingen später als mal Dual Skills. Ja, also Dual Skills spielen und dann konntest du halt wirklich sehr ausgewogen und ich habe Druide nicht bei Classic gespielt, sondern dann später nochmal. Und da konntest du halt wirklich, da konntest du saugut alleine halt auch leveln mal und so ein Kram. Das war halt ganz cool. Später war Druide mit das geilste zum Leveln. Ja, war so super großartig. Cool, ja. Und das ging halt wirklich saugut ab. Ja, Nummer 1 bei mir ist natürlich der Priester. Habe ich am meisten gespielt. Zum Heilen überragend. Nie da gewesen. Nie da gewesene Priester-Heilbarkeit. Ja. War wunderschön. Fand ich saugut. Und hab bisschen PvP-Arena mit einem Disziplin-Priest gespielt. Also Disziplin. Ja. War auch ganz cool. Ja. War beim Leveln immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber da ich halt meistens dann irgendwo mitgelaufen bin, war auch okay. Dann. Okay. Also. Ja gut, du konntest ja Shadow hochleveln und dann umskillen. Ja, wenn man das gemacht hat. Das ging schon. Ich habe aber eher, also ich habe wirklich relativ viel dann auch echt so schon mit Instanzen und so gelevelt. Weil, ja, ich fand halt Holy, ich fand Heilen immer geiler als irgendwie damit spielen. Ja, bei mir Nummer 1, wie schon angedeutet, der Druide. Und quasi in allen Formen. Also vielleicht ein Moonkin so ein bisschen abgeschwächt. Feral habe ich zum Beispiel auf Level 40 habe ich damals auf Feral umgeskillt. Das erste Mal und hab dann auch so getankt und so, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht als Bär. Und später hat es halt öfter als Zweitskillung drin. Dann habe ich halt vorrangig geheilt. Mhm. Und Druide halt einfach am geilsten, weil Hots sind der Shit. Andere Leute werfen mit Geld um. Ich hab mit Verjüngung um mich geworfen und mit Liveblumen und Wildwuchs, diesem krassen Gruppenhot. Keine Ahnung, hat immer Spaß gemacht. War in der Arena ein bisschen komisch zu spielen, weil du bist halt immer weggelaufen. Und Druide war halt einzigartig mit den Tierformen sowieso, aber dann auch noch mit der Flugform, mit der Reisegestalt. Das war halt ja, alles super. Ja, da haben die cool, Leute ey. Sich halt schon immer. Ja, das geil. War halt einzigartig. Druide war. Sehr schön. War schon sehr fancy. Und ich habe später in WoW, im PvP, also nicht in der Arena, sondern im Battleground, so eine Mischgelung zwischen Heilung und dem Zauberbaum, dem Moonkin-Tree gespielt. Und die war so unglaublich gut, weil du hast gegen jeden gewonnen, der sich nicht selber heilen konnte. Du konntest nicht verlieren. Du hast dir selber Hots draufgeschmissen, hast die zugedottet, bist rumgelaufen um die, hast sie nervös gemacht. Die kamen immer an und haben es super cool gefühlt zu Krieger oder Schurken. Du hast sie einfach zugedottet und dich selbst vollgehottet und du kamst immer raus. Wenn du gut zu Equip hast, du hast jedes Mal gewonnen. Gegen Paladine ging das überhaupt nicht, aber Paladine ist auch eine Scheißklasse. Paladine ging echt. Und ja, keine Ahnung, Druide war einfach überragend. Oh, der Druide. Sehr schön. Ja. Großartig. Ich muss leider los. Du musst leider los. Ja. Alter, eine World of Warcraft Special Folge. 1000 quasi. Stunden weiter reden. Ja. Ich fand halt einfach WoW war halt am Anfang so ultra überragend. Neu. Alles war geflasht. Neu und geil. Wie gesagt, das werfe ich jetzt noch kurz ein. Das war halt auch das erste Mal, dass ich ein MMO gespielt habe und ich habe halt überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja. Und als ich dann zum Beispiel Star Wars eine Zeit lang gespielt habe, nicht lang, ich habe ja nicht mal aufs Max-Level geschafft, weil es hat irgendwie alles so lange gedauert. Aber da wusste ich halt schon vorher, wie ich skillen werde. Ich bin schon vorher durch die Talentbäume durch, ich habe mir alles durchgecheckt und worauf muss ich achten und wie. Ich konnte diesen Blick halt einfach nicht mehr, kann nicht mehr an so ein Spiel einfach so rangehen. Ja. Ohne, selbst in Dragon Age, ich skill nicht einfach mal, auch wenn es so dann lustig wäre, noch nebenbei so ein bisschen fährt. Nee, ich habe letztens extra nochmal umgeskillt und eine Fähigkeit ausgelassen, die ich eigentlich gar nicht mehr benutze, um Talentpunkt zu sparen und so an mehr Schaden zu kommen. Ich bin da echt auf so Schaden oder so halt Effizienzmaximierung so voll getrimmt. Und das ist ein bisschen schade, weil am Anfang habe ich einfach völlig naiv ins Blau rein WoW gespielt. Das war eine tolle Zeit. War echt toll, ja. Später war auch toll. Aber das war halt nochmal so ganz anders und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie nochmal kriegen werde. Ich glaube es nicht. Nee, deswegen. Spielt WoW, Leute. Macht Spaß. Und das auch noch ganz kurz. Blizzard hat jetzt letztens Titan eingestampft. Ja. Das war das MMO, was jetzt auch schon wieder seit 5, 6, 7 Jahren in Entwicklung haben. Da haben sie gesagt, ja, finde ich cool, dass sie gesagt haben, wir haben irgendwie nicht so wirklich den Spaß in dem Spiel gefunden. Dann haben wir es gecancelt. B, finde ich schade, weil ich glaube, das wäre das einzige Spiel, wo ich gesagt hätte, okay, das könnte nochmal so ein Spiel sein, wo ich hätte nicht ganz so krass, aber so ein bisschen mich mal wieder reinhängen können online. Ja. Schade. Tja. Tja. Kommt ja Heroes, oder wie heißt es? Ne, wie heißt Overwatch, nicht Heroes. Ja. Ja, das sieht auch ganz cool aus. Aber dann ist halt kein MMO. Ist halt ein Shooter, halt ein, ja. Arena-Shooter, ja. Mit Skills. Ah, ja. Was sich auch cool anhört. Klingt auch. Dazu in 5 Jahren mehr, in Folge 370 ja. Des Newsbuildcasters Podcast. So, dann entlassen wir euch in eine schöne Weihnachtszeit. Hoffentlich genau. Eine rüge Tage mit der Familie. Genau. Es bin da jetzt auch nicht super gläubig, aber ich finde halt das Zusammensein mit der Familie immer ganz schön. Ja. Es viel, trinkt viel und dann spielt ganz viel WoW. Spielt WoW und trinkt dabei guten Whisky. Zum Beispiel, ja. Gut. Dann, ja, bis ins nächste Jahr. Genau. Klingt das hochtrabend, oder? Schön. Alles klar. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Hörern, die uns dieses Jahr gehört haben und unterstützt haben. Jahr 2014. Ja, schön war's. Ja. Alles klar. Tschüss. Ciao.